Erster am Morgen haben die Priester und die alten Männer einen Plan gemacht. Sie wollen Jesus töten. Zweiter, sie fesseln Jesus und bringen ihn zu Pilatus. Pilatus ist der Chef der Römer. Dritter, Judas hat Jesus verraten. Er sieht, dass Jesus verurteilt ist. Judas hat Angst und bringt das Geld zurück zu den Priestern. Vierter, Judas sagt, ich habe etwas Schlimmes getan. Ich habe einen Mann verraten, der nichts Böses getan hat. Die Priester sagen, das ist nicht unser Problem. Kümmere dich selbst darum. Fünfter, Judas wirft das Geld in den Tempel. Dann geht er weg und erhängt sich. Sechster, die Priester nehmen das Geld. Sie sagen, wir dürfen das Geld nicht in den Tempel legen. Es ist Geld für Blut. Siebter, die Priester kaufen mit dem Geld ein Feld. Das Feld ist für fremde Leute, die sterben und dort begraben werden. Achter, darum heißt das Feld Blutacker. Das ist bis heute so. Neunter, so ist es passiert, wie es der Prophet Jeremia gesagt hat. Zehnter, sie nahmen das Geld, 30 Silberstöcke. Das ist der Preis für Jesus. Sie kauften damit das Feld, wie Gott es gesagt hat. Elfter, Jesus steht vor Pilatus. Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Jesus sagt, ja, das sage ich. Zwölfter, die Priester und die alten Männer sagen schlechte Dinge über Jesus. Aber Jesus antwortet nicht. Dreizehnter, Pilatus sagt zu Jesus, hörst du nicht, was sie alles über dich sagen? Vierzehnter, aber Jesus sagt nichts. Pilatus wundert sich sehr. Fünfzehnter, jedes Jahr am Fest dürfte Pilatus einen Gefangenen freilassen. Das Volk dürfte sich einen Gefangenen aussuchen. Sechzehnter, damals war ein Gefangener im Gefängnis. Er war sehr bekannt und hieß Barabbas. Siebzehnter, alle Leute sind zusammen. Pilatus fragt sie, wen soll ich freilassen? Barabbas oder Jesus? Jesus heißt auch Christus. Achtzehnter, Pilatus weiß, dass die Leute Jesus nur aus Neid verurteilt haben. Neunzehnter, Pilatus sitzt auf seinem Stuhl. Seine Frau schickt ihm eine Nachricht. Sie sagt, tu Jesus nichts. Er ist ein guter Mann. Ich habe heute Nacht einen schlimmen Traum über ihn gehabt. Zwanzigster, die Priester und die alten Männer reden mit den Leuten. Sie sagen, sie sollen Barabbas freilassen und Jesus töten lassen. 21. Pilatus fragt die Leute, wen soll ich freilassen? Die Leute sagen, Barabbas. 22. Pilatus fragt, was soll ich mit Jesus machen? Er heißt auch Christus. Alle Leute sagen, kreuzigt ihn. 23. Pilatus fragt, was hat er denn Schlimmes getan? Aber die Leute schreien noch lauter, kreuzigt ihn. 24. Pilatus sieht, dass er nichts machen kann. Die Leute sind zu laut. Er nimmt Wasser und wäscht seine Hände vor allen Leuten. Er sagt, ich bin nicht schuld an seinem Tod. Das ist euer Problem. 25. Alle Leute sagen, wir sind schuld an seinem Tod. Auch unsere Kinder. 26. Pilatus lässt Barabbas frei. Aber Jesus lässt er auspeitschen. Dann gibt er Jesus zum Kreuzigen. 27. Die Soldaten von Pilatus nehmen Jesus mit. Sie bringen ihn in ein großes Haus. Dort kommen alle Soldaten zusammen. 28. Sie ziehen Jesus seine Kleider aus. Sie geben ihm einen roten Mantel. 29. Sie machen eine Krone aus Dornen. Sie setzen sie Jesus auf den Kopf. Sie geben ihm einen Stock in die Hand. Sie knien vor ihm und lachen ihn aus. Sie sagen, hallo, König der Juden. 30. Sie spucken Jesus an. Sie nehmen den Stock und schlagen ihn auf den Kopf. 31. Die Soldaten lachen Jesus aus. Dann ziehen sie ihm den Mantel aus und geben ihm seine Kleider wieder. Sie bringen ihn weg, um ihn zu kreuzigen. 32. Auf dem Weg treffen sie einen Mann. Er kommt aus der Stadt Kyrene und heißt Simon. Die Soldaten zwingen ihn, das Kreuz von Jesus zu tragen. 33. Sie kommen an einen Ort. Der Ort heißt Golgatha. Das bedeutet Schädelstätte. 34. Sie geben Jesus Wein zu trinken. Der Wein ist bitter. Jesus probiert ihn, aber er will ihn nicht trinken. 35. Die Soldaten kreuzigen Jesus. Dann teilen sie seine Kleider unter sich auf. Sie losen darum. 36. Sie setzen sich hin und passen auf Jesus auf. 37. Sie schreiben einen Zettel und hängen ihn über Jesus an das Kreuz. Auf dem Zettel steht, das ist Jesus, der König der Juden. 38. Mit Jesus werden auch zwei Verbrecher gekreuzigt. Einer rechts von ihm und einer links von ihm. 39. Die Leute gehen vorbei und lachen über Jesus. Sie schütteln den Kopf und sagen, 40. Du kannst den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz herunter. 41. Auch die Priester, die Lehrer und die alten Männer lachen über Jesus. Sie sagen, 42. Er hat anderen geholfen, aber er kann sich selbst nicht helfen. Er ist der König von Israel? Dann soll er jetzt vom Kreuz heruntersteigen. Dann glauben wir an ihn. 43. Er hat auf Gott vertraut. Dann soll Gott ihm jetzt helfen, wenn er ihn lieb hat. Er hat doch gesagt, er ist Gottes Sohn. 44. Auch die Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt sind, lachen über ihn. 45. Um 12 Uhr wird es dunkel im ganzen Land. Das dauert bis 3 Uhr. 46. Um 3 Uhr schreit Jesus laut, Eloi, Eloi, lema sabachthani? Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 47. Einige Leute, die da stehen, hören das. Sie sagen, er ruft Elia. 48. Sofort läuft einer von ihnen weg. Er nimmt einen Schwamm und macht ihn mit Essig voll. Er steckt den Schwamm auf einen Stock und gibt Jesus zu trinken. 49. Die anderen Leute sagen, wartet. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. 50. Jesus schreit noch einmal laut. Dann stirbt er. 51. In diesem Moment reißt der Vorhang im Tempel in 2 Teile. Die Erde bebt und die Felsen spalten sich. 52. Die Gräber öffnen sich. Viele Tote, heilige Menschen stehen auf. 53. Sie verlassen die Gräber und gehen in die heilige Stadt. Dort zeigen sie sich vielen Menschen. 54. Der Soldat und seine Leute passen auf Jesus auf. Sie sehen das Erdbeben und alles, was passiert. Sie haben große Angst und sagen, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. 55. Viele Frauen sind da. Sie stehen etwas weiter weg und schauen zu. Sie sind Jesus von Galiläa aus gefolgt und haben ihm geholfen. 56. Unter ihnen sind Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Josef und die Mutter von Jakobus und Johannes. 57. Es wird Abend. Ein reicher Mann kommt. Er kommt aus der Stadt Arimathea und heißt Josef. Er ist auch ein Freund von Jesus geworden. 58. Josef geht zu Pilatus und bittet ihn um den Körper von Jesus. Pilatus sagt, er darf ihn haben. 59. Josef nimmt den Körper von Jesus und wickelt ihn in ein sauberes Tuch. 60. Er legt den Körper in sein neues Grab. Das Grab ist in einen Felsen gehauen. Josef rollt einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Dann geht er weg. 61. Maria aus Magdala und die andere Maria sind auch da. Sie sitzen vor dem Grab. 62. Am nächsten Tag gehen die Priester und die Pharisäer zu Pilatus. 63. Sie sagen, Herr, wir erinnern uns. Dieser Betrüger hat gesagt, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. 64. Lass das Grab gut bewachen. Das soll bis zum 3. Tag so sein. Sonst kommen seine Freunde und stehlen den Körper. Dann sagen sie den Leuten, er ist von den Toten auferstanden. Dann ist der letzte Betrug noch schlimmer als der erste. 65. Pilatus sagt zu ihnen, ihr könnt Wachen haben. Geht und passt gut auf. 66. Sie gehen weg und machen das Grab sicher. Sie versiegeln den Stein und stellen Wachen auf.